Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Sie hat nicht lange gehalten, die Waffenruhe in Syrien. Schon in den letzten Tagen hatte es immer wieder schwere Gefechte gegeben. Gestern nun hat die syrische Armee die Waffenruhe ganz offiziell für beendet erklärt. Und in der vergangenen Nacht gab es dann das deutlichste Anzeichen dafür, dass dieser Krieg offenbar unvermindert brutal weitergeht. In der Nähe von Aleppo wurde ein Hilfskonvoi aus der Luft angegriffen. 12 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Björn Blaschke aus unserem Studio in Kairo hat uns heute Morgen erklärt und zusammengefasst, was über diesen Angriff sich in Erfahrung bringen lässt. Wir sind da sehr auf Vermutungen momentan angewiesen, weil die Informationen bisher zumindest eher langsam hereintröpfeln. Also ich vermute, dass im Zuge der Luftangriffe, die grundsätzlich auf Aleppo und die Dörfer westlich von Aleppo geflogen worden sind, von wahrscheinlich russischen und syrischen Kampfjets, dass im Zuge dessen eben auch dieser Hilfskonvoi getroffen worden ist und dabei dann 18 von 32 Lkw zerstört worden sind. Das zumindest haben die Vereinten Nationen erklärt, die auch aufs Heftigste diesen Angriff verurteilt haben. Es ist so, dass die Amerikaner auf jeden Fall die Russen und die Syrer dafür verantwortlich machen, wenngleich das eben nicht offiziell klar ist. Aber die Amerikaner sagen, unsere Anti-IS-Koalition war nicht in der Luft, um dort in der Nähe irgendwelche Stellungen des IS zu zerstören. Also können es nur die Syrer oder die Russen gewesen sein. Aber das ist bisher der Stand der Informationen. Wie ist denn sonst, abgesehen von der Lage in Aleppo, der aktuelle Stand in Syrien in Sachen Waffenruhe? Na, es heißt, dass allenorts wieder bombardiert worden sei. Aber die meisten Meldungen kommen aus Aleppo und aus dem Umfeld von Aleppo. Dort seien relativ schnell, nachdem die syrischen Militärs gestern Abend das Ende der Waffenruhe verkündet hatten, die Kampfjets aufgetaucht und hätten Ziele von Rebellenstellungen ins Visier genommen. Es habe Tote und Verletzte gegeben. Also die meisten Meldungen, die wir haben, die kommen tatsächlich aus dem Umland oder aus Aleppo selbst. Ist die Waffenruhe denn damit endgültig Geschichte, kann man das sagen? Ich denke schon. Es ist ja sehr selten, dass sich irgendjemand hinstellt und sagt, wir erklären eine Waffenruhe für beendet. Insofern würde ich sagen, sie ist Geschichte. Obwohl die Amerikaner eben immer noch sagen, wir können neu verhandeln darüber. Ich bezweifle, dass da überhaupt der Wille auf der einen Seite dieses Krieges zumindest da ist. Auf welcher Seite denn? Kann man da Schuldige finden? Naja, ich hatte zumindest die ganze Zeit das Gefühl, dass die Syrer momentan, also die Führung in Damaskus, auf sich sowas wie einem Siegerpfad wähnt und dass sie diesen Siegerpfad eigentlich auch nicht verlassen will. Kurz vor der Waffenruhe hatte die syrische Armee relativ viele Geländegewinne machen können. Und insofern dachte ich mir damals schon oder vor einer Woche, dass es eigentlich sehr seltsam ist, dass sie jetzt sich auf eine Waffenruhe einlassen. Warum sollten sie es tun, wenn sie denn im Prinzip nur noch Aleppo brauchen, um dann den Weg in Richtung Norden frei zu haben. Welche diplomatischen Möglichkeiten gibt es da jetzt noch? Na, ich sehe die diplomatischen Möglichkeiten momentan zumindest für höchst eingeschränkt. Man muss sich klar machen, dass die Vereinigten Staaten momentan vor einer Wahl stehen. Das heißt, sie haben einen Präsidenten, der relativ schwach ist. Der Außenminister der USA ist auch nicht besonders stark. Er kann es nicht sein, weil einfach Barack Obama kurz vor dem Ende seiner zweiten Amtszeit steht. Insofern kann, glaube ich, diese amerikanische Regierung gar nicht mehr viel erreichen. Auf der anderen Seite haben wir Staaten, die sehr stark hinter der Führung von Damaskus stehen und die nicht unbedingt demokratischen Prozessen unterworfen sind. Also Iran, Russland, ja, da gibt es immer wieder Wahlen, aber es ist relativ klar, dass die Führung dieser Staaten sehr eindeutig vorgeben kann, was wo geschehen soll. Björn Blaschke berichtete. Und um 8.42 Uhr fassen wir noch einmal die wichtigsten Informationen dieses Dienstagmorgens in Kurzform zusammen. Und auch da geht es zunächst um die Syrien-Diplomatie. Nur zwei Seiten kämen als Verantwortliche für den Luftangriff auf den Hilfskonvoi in Syrien in Frage, heißt es von der US-Regierung, die russische und die syrische. Rolf Billmann. Russland stehe nun in der Pflicht, schnell und nachdrücklich zu demonstrieren, dass es sich dem Friedensprozess verpflichtet fühlt, sagte ein hochrangiger Mitarbeiter des US-Außenministeriums bei einem Pressebriefing. Der Angriff auf den Konvoi sei ein schwerer Schlag für die Bemühungen, Syrien Frieden zu bringen. Der Sprecher des US-Außenministeriums kündigte an, angesichts dieser so wörtlich ungeheuren Verletzung der Waffenruhe würden die USA die weiteren Aussichten für eine Zusammenarbeit mit Russland neu bewerten. Gleichzeitig wollte er die Waffenruhe in Syrien aber nicht völlig abschreiben. Die USA seien bereit, sie zu verlängern, sagte er. Man habe die Äußerung der syrischen Armee gesehen, wonach die Waffenruhe beendet sei. Das entsprechende Abkommen sei aber mit Russland getroffen worden. Sigmar Gabriel hat sich durchgesetzt. Der SPD-Parteikonvent hat sich grundsätzlich für das Freihandelsabkommen CETA ausgesprochen. Anna Ennenke. Die SPD kann richtig stolz auf sich sein, sagte Parteichef Sigmar Gabriel über die Zustimmung des SPD-Konvents zum Freihandelsabkommen CETA. Im Gegensatz zu den anderen Parteien hätten die Sozialdemokraten das Für und Wider solcher Abkommen in Ruhe diskutiert. Das positive Votum bezeichnete der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil von der SPD als wichtiges Reifezeugnis für seine Partei. Der Streit, der in der Gesellschaft ausgefochten werde, finde innerhalb der SPD stellvertretend statt. Die Zustimmung der SPD stärke auch den Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel, sagte Weil. Der SPD-Linke Klaus Bartel hat gestern gegen das Freihandelsabkommen CETA gestimmt. Auf die Frage, ob er sich Gabriel als Kanzlerkandidat vorstellen kann, sagte er heute Morgen hier in dieser Sendung. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, aber das war jetzt im Moment nicht das Problem und die Personalentscheidungen werden in den nächsten Monaten getroffen und da wird noch viel darüber zu reden sein, aber das Entscheidende wird sein, CETA, Rente und vieles andere, zunächst mal die Inhalte zu klären, damit wir wissen, wofür wir mit wem dann antreten können. Der SPD-Linke Klaus Bartel. Der Deutsche Gewerkschaftsbund diskutiert heute mit Vertretern aus der Politik über seine Vorschläge zur Stärkung der gesetzlichen Rente. DGB-Vorstandsmitglied Bundenbach fordert einen Kurswechsel in der Rentenpolitik, um die Altersversorgung zukunftsfest zu machen. Sie sagte vor wenigen Minuten hier in dieser Sendung, ich glaube, das eine ist, wir müssen uns von der Illusion verabschieden, dass wir bei der gesetzlichen Rente einfach kürzen und senken können und dass man da mit privater Vorsorge und öffentlicher Förderung das dann wieder ausgleichen könnte. Man kann den Lücken in der eigenen Rente, die da gerissen worden sind, nicht privat hinterher sparen und viele, die wenig verdienen, bringen den Eigenanteil gar nicht auf und haben dann nachher wirklich ein Problem der Altersarmut. Hier müssen wir umsteuern in Richtung auf die gesetzliche Rentenversicherung und wir wollen auch die betriebliche ausweiten, aber die gesetzliche ist sicherlich der Kern, um den es uns jetzt gehen muss. Annelie Bundenbach vom DGB-Vorstand. Für die angeschlagene Supermarktkette Kaisers Tengelmann könnte diese Woche so etwas wie eine Woche der Entscheidung werden. Die Fusion mit Edeka war geplant, wurde vom Kartellamt aber gestoppt, dann per Ministererlaubnis von Sigmar Gabriel wieder ans Laufen gebracht und per Gerichtsentscheid wieder gestoppt. Der Ex-Chef der Monopolkommission, der Wirtschaftsrechtler Daniel Zimmer, erklärte hier in dieser Sendung, vor anderthalb Jahren, als das Bundeskartellamt die Komplettübernahme durch Edeka untersagt hat, da wäre es spätestens an der Zeit gewesen, sich über eine wettbewerbsfreundlichere Lösung Gedanken zu machen. Und was ist die Lektion, die Sigmar Gabriel hieraus lernen kann? Dass man bei Gemeinwohlangelegenheiten wirklich alle Belange und nicht nur ganz bestimmte in Rechnung stellen sollte und dass zu viel Einmischung ins Wirtschaftsleben manchmal auch nicht gut tut.